Erster eine kluge Frau baut ihr Haus. Eine dumme Frau zerstört es selbst. Rasse 2. Wer gut lebt, ehrt Jahwe. Wer schlecht lebt, achtet ihn nicht. Dritter ein dummer Mensch spricht stolze Worte. Das bringt ihm Ärger. Kluge Menschen sprechen gut. Ihre Worte helfen ihnen. Vierter ohne Ochsen ist der Futtertrog leer. Starke Ochsen bringen viel Ertrag. Fünfter ein wahrer Zeuge lügt nicht. Ein falscher Zeuge lügt. Sechster ein Spötter sucht Weisheit. Er findet sie nicht. Ein kluger Mensch lernt leicht. Siebter geh weg von einem dummen Mann. Du lernst nichts Gutes von ihm. Achter ein kluger Mensch kennt seinen Weg. Dumme Menschen betrügen. Neunter dumme Menschen lachen über Sündenopfer. Gute Menschen freuen sich zusammen. Zehnter nur dein Herz kennt deinen Schmerz. Kein Fremder teilt deine Freude ganz. Elfter das Haus böser Menschen wird zerstört. Das Haus guter Menschen wird gut sein. Zwölfter manche Wege scheinen richtig. Aber sie führen zum Tod. Dreizehnter auch beim Lachen kann das Herz traurig sein. Freude kann mit Kummer enden. Vierzehnter ein Mensch mit schlechtem Herzen bekommt, was er verdient. Ein guter Mensch bekommt auch, was er verdient. Fünfzehnter ein einfacher Mensch glaubt alles. Ein kluger Mensch denkt nach. Sechzehnter ein weiser Mensch fürchtet das Böse. Er meidet es. Ein dummer Mensch ist stolz. Er fühlt sich sicher. Siebzehnter ein wütender Mensch tut dumme Dinge. Wer Böses plant, wird gehasst. Achtzehnter einfache Menschen wählen Dummheit. Kluge Menschen bekommen Wissen. Neunzehnter böse Menschen müssen sich vor guten Menschen beugen. Schlechte Menschen kommen zu den Guten. Zwanzigster sogar Freunde hassen einen armen Menschen. Viele Menschen lieben einen reichen Menschen. 21. Wer seinen Nächsten verachtet, sündigt. Glücklich ist, wer Armen hilft. 22. Wer Böses plant, geht falsch. Wer Gutes plant, findet Liebe und Treue. 23. Harte Arbeit bringt Gewinn. Nur Reden führt zu Armut. 24. Reichtum ist eine Krone für Weise. Dummheit bleibt Dummheit bei Dummen. 25. Ein wahrer Zeuge rettet Leben. Wer lügt, ist ein Betrüger. 26. Respekt vor Jahwe gibt große Hoffnung. Seine Kinder finden auch Schutz. 27. Respekt vor Jahwe ist eine Quelle des Lebens. Man meidet so den Tod. 28. Viele Menschen machen einen König groß. Wenige Menschen lassen einen Herrscher fallen. 29. Ein geduldiger Mensch ist sehr klug. Ein wütender Mensch zeigt Dummheit. 30. Ein ruhiger Geist gibt dem Körper Leben. Starke Wut ist wie Krankheit in den Knochen. 31. Wer Arme schlecht behandelt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Armen hilft, ehrt ihn. 32. Ein böser Mensch fällt durch sein Böses. Ein guter Mensch findet Schutz durch seine Ehrlichkeit. 33. Weisheit ist im Herzen eines klugen Menschen. Bei dummen Menschen zeigt sie sich. 34. Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Sünde bringt Schande über Völker. 35. Ein kluger Diener gefällt dem König. Wer schlecht handelt, spürt seinen Zorn.